Kapitel 6. Um 14:45 holt Gassan sein Fahrrad und fährt zur Ruppertstraße. Das ist nicht weit. Am Eingang liest er das Schild: HD-Studio. Daneben hängt ein Zettel: Casting, 2. Stock. Schnell läuft er die Treppen rauf. In einem Raum sitzen junge Leute. Alle begrüßen ihn sehr freundlich. Er ist der Letzte, aber er ist nicht zu spät. Dann kommt die Regisseurin und begrüßt die neuen Schauspieler. Guten Tag, ich bin Ruth und ich begrüße euch zum Casting. Wir machen einen Film zum Alltag in Deutschland. Der Film ist für Leute, die gerade Deutsch lernen. Er soll sie motivieren und ihnen Spaß beim Deutschlernen machen. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen? Zuerst geht Florian vor die Kamera. Er stellt sich vor und dann singt er sogar noch ein Lied. Super, alle klatschen. Gassan überlegt sich auch eine lustige Vorstellung. Aber zuerst wird er noch ein bisschen geschminkt. Dann ist er dran. Er ist furchtbar aufgeregt. Merhaba, ich heiße Gassan, so wie Hassan, nur mit einem G vorne dran. Ich komme aus München und ich gehe gern ins Kino. Und zum Schluss sagt er: Tja, und auf Spanisch kann ich ein Stück Zitronenkuchen bestellen. Das finden alle lustig und er bekommt auch Applaus. Nach einer kleinen Pause kommt seine erste Szene. Gassan ist nicht mehr nervös. Seine Partnerin ist Olga. Die Regisseurin gibt den beiden ein Manuskript. Olga spielt die Rolle von Magdalena und er spielt Mehmet.